1. Die gesamte Gemeinschaft der Israeliten erregt im ersten Monat die Wüstin und ließ sich in Kades nieder, wo Mirjam starben begraben wird. 2. Die der Gemeinschaft das Wasserfelter, versammelten sie sich gegen Mose und Aaron, ihren Anmut zu äußern. 3. Das Volk stritt mit Mose und rief, wären wir doch nur gestorben, als unsere Brüder vor Yahweh umkamen. 4. Warum hat er die Gemeinschaft Yahwehs in dies Wüst gebracht, damit wir hier mit unserem V sterben müssen? 5. Und warum hat er uns aus Ägypten herausgeführt, uns in diesen schlechten Ort zu bringen, wo es weder an Baumöglichkeiten noch Feigen, Weinstock, Granatapfel oder Trinkwasser gibt? 6. Mose und Aaron zogen sich daraufhin vom Volk am Eingang des Offenbarungszeltes zurück und fielen auf ihr Angesicht, dort erschien ihnen die Herrlichkeit Yahwehs. 7. Yahweh sprach zu Mose, nimm den Stab, versammle die Gemeinschaft, du und dein Bruder Aaron, und sprecht für ihren Augen zu dem Felsen, damit er Wasser gibt. 8. Last für sie Wasser aus dem Felsen herbekommen und versorg die Gemeinschaft samt ihrem mit trinken. 9. Mose nahm den Stab aus dem Heiligtum, why Yahweh es ihm befohlen hat. 10. Anschließend versammelten Mose und Aaron das Volk vor dem Felsen, und Mose sprach zu ihnen, hort doch, why dispenstigen? Sollen wir euch etwa aus diesem Felsen Wasser herbebringen können? 11. Daraufhin hab Mose sein Hand und schlug mit seinem Stab zweimal in den Felsen, woraufhin viel Wasser herbeströmt, so dass die Gemeinschaft und wie trinken konnten. 12. Yahweh aber sprach zu Mose und Aaron, weil mir nicht vertraut hat, mir vor den Augen der Israeliten als heilig zu erweisen, sollt a dieses Volk nicht in das Land führen, das ich ihnen verheißen habe. 13. Dies ist das Heidewasser, wo die Israeliten mit Yahweh stritten und sein Heiligkeit unter ihnen offenbart. 14. Von Kades aus sent Mose Boten und den König von Edom und ließ ihm sagen, dein Bruder Israel last dir mit teilen, du kennst al Schwierigkeiten, die uns widerfahren sind. 15. Why unser Vorfahren nach Ägypten zogen und wir lange Zeit dort lebten, und why die Ägypter uns und unser Vater schwur unterdrückten. 16. Die Schrien war zu Yahweh am Hilf, und er hort unser Flehen und sandt einen Engel, der uns aus Ägypten herausführt. Nun sind wir hier in Kades, eine Stadt in der Grenze deines Gebiets. 17. Bitte lass uns durch dein Land sehen. Wir werden weder durch Felder noch durch Weinberg gehen und kein Wasser aus den Brunnen trinken, wir bleiben auf der Königstrasse und werden weder nach rechts noch nach links abgehen, bis wir dein Gebiet durch Quert haben. 18. Edom antwortet im Jedoch, du darfst nicht durch mein Land sehen, sonst wird ich dir mit dem Schwert begegnen. 19. Die Israeliten erwiderten im, wir bleiben auf dem Hauptweg, und wenn wir oder unser Herr den von deinem Wasser trinken, werden wir dafür bezahlen. Es geht uns lediglich darum, einfach durch zu sehen. 20. Aber entgegnet, du darfst nicht durch sehen, und Edom trat ihnen mit einer starken Streitmacht und bewaffneter Hand entgegen. 21. Da Edom sich weigert, Israel den durch zog durch sein Gebiet zu gestatten, which Israel aus und nahm einen anderen Weg. 22. Danach brachen sie von Kades auf, und die gesamte Gemeinschaft der Israeliten erregt den Berghor. 23. Yahweh sprach zu Mose und Aaron am Berghor, an der Grenze des Lands Edom. 24. Aaron wird nun zu seinen Vorfahren versammelt werden, denn wird das Land, das ich den Israeliten verheißen habe, nicht betreten, weil Heidewasser meinem Befehl nicht gehorcht hat. 25. Nimm Aaron und seinen Sohn Eliezer und führ sie auf den Berghor hinauf. 26. Sieh Aaron sein Kleider aus und bekleid damit seinen Sohn Eliezer, Aaron aber wird dort sterben und zu seinen Vorfahren versammelt werden. 27. Mose tat, why Yahweh ihm befohlen hat, und sie stiegen vor den Augen der gesamten Gemeinschaft auf den Berghor hinauf. 28. Mose zog Aaron sein Kleider aus und bekleidet damit seinen Sohn Eliezer. Aaron starb dort auf dem Gipfel des Berges, danach stiegen Mose und Eliezer vom Berg herab. 29. Als die gesamte Gemeinschaft so, das Aaron gestorben war, beweint ganz Israel Aaron 30 Tage lang.